Abschnitt 3 aus Armadale, dritter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel. Am 21. gegen Mittag schlenderte Miss Milroy durch eine Besserung im Befinden ihrer Mutter von ihren Pflichten im Krankenzimmer erlöst in ihrem Gärtchen umher, als der Klang von Stimmen aus dem Park ihre Aufmerksamkeit erregte. Die eine dieser Stimmen erkannte sie augenblicklich als die Allens, die andere war ihr fremd. Sie bog die Zweige eines Busches am Gartengeländer auf die Seite und sah, indem sie hindurchschaute, Allen in Gesellschaft eines kleinen, dunklen, schlanken Mannes, der höchst aufgeregt in lautem Tone plauderte und lachte, sich dem Pförtchen nähern. Miss Milroy lief ins Haus hinein, um ihrem Vater Mr. Armadales Ankunft zu melden und hinzuzufügen, dass er einen etwas aufgeregten Fremden mitbringe, der aller Wahrscheinlichkeit nach der Freund sei, welcher dem Gerüchte zufolge sich beim Squire im großen Hause zum Besuch aufhalte. Hatte die Tochter des Majors richtig geraten? War der laut schwatzende, laut lachende Begleiter des Squires der schüchterne, empfindsame Midwinter von früher? Er war es in der Tat. In Allens Gegenwart war an diesem Morgen eine außerordentliche Veränderung mit dem gewöhnlich so ruhigen Benehmen seines Freundes vorgegangen. Als Midwinter, nachdem er Mr. Brocks beängstigenden Brief beiseite gelegt, im Frühstückszimmer erschienen, war Allen zu sehr beschäftigt gewesen, um ihm besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die noch ungelöste Schwierigkeit der Wahl eines Tages für das Pächterdiner war ihm abermals zur Beseitigung aufgedrungen und der Schmaus war jetzt auf den Rat des Kellermeisters auf Sonnabend, den 28. des Monats, angesetzt worden. Erst als er sich umwandte, um Midwinter zu erinnern, dass diese Anordnung demselben reichliche Zeit lasse, um sich mit den Verwaltungsbüchern vertraut zu machen, ward selbst Allens flüchtige Aufmerksamkeit durch die sichtliche Veränderung in dem Gesichte seines Vis-à-vis gefesselt. Er hatte diese Veränderung in der ihm eigenen unverhohlenen Weise sogleich erwähnt und war augenblicklich durch eine ärgerliche, fast zornige Antwort wieder zum Schweigen gebracht worden. Dann hatten sich beide ohne ihre gewohnte gegenseitige Herzlichkeit zum Frühstück niedergesetzt und das Mahl war trübselig verlaufen, bis Midwinter dadurch das Schweigen brach, dass er sich plötzlich einem Ausbruche von Heiterkeit hingab, die Allen eine neue Seite im Charakter seines Freundes enthüllte. Der Schluss, zu dem er dadurch gelangte, war, wie dies gewöhnlich mit Allens Urteil der Fall, ein falscher. Es war keine neue Seite in Midwinters Charakter, die sich ihm jetzt darstellte, vielmehr nur ein neuer Anblick des einen immer wiederkehrenden Kampfes in Midwinters Leben. Von Allens Wahrnehmung der in ihm vorgehenden Veränderung gereizt, die er selber nicht bemerkt, als er vor dem Verlassen seines Zimmers einen flüchtigen Blick in den Spiegel geworfen hatte, Allens prüfender Blick sich bewusst und die nächsten Fragen fürchtend, die dessen Neugierde an ihn richten dürfte, hatte Midwinter sich mit Gewalt zusammengerafft, um den Eindruck zu verwischen, den sein verändertes Aussehen hervorgebracht. Es war dies eines jener Kraftstücke, wie sie niemandem so leicht gelingen wie Leuten seines raschen Temperaments und seiner empfindsamen, frauenhaften Organisation. Von dem besten Glauben erfüllt, dass seit der Entdeckung des Pfarrers in den Kensington-Gärten sich ihm und Allen das Verhängnis um einen großen Schritt genähert, die Spuren von dem noch im Gesicht, was er unter der erneuten Überzeugung gelitten, dass die letzte Warnung seines sterbenden Vaters sich in einem Ereignisse nach dem anderen geltend mache, um ihn, welches Opfer es auch kosten möge, von dem einzigen menschlichen Wesen zu scheiden, das er liebte, in der nimmer ruhenden Angst seines Herzens Allen erstes geheimnisvolles Traumgesicht könne sich noch vor Ablauf des heutigen Tages verwirklichen. Von diesen dreifachen Banden, die sein eigener Aberglaube geschaffen, gefesselt, wie er sich noch nie zuvor gefesselt gefühlt, spornte er sich erbarmungslos zu der verzweifelten Anstrengung, in Allens Gegenwart mit diesem an froher Heiterkeit zu wetteifern. Er plauderte und lachte und belud seinen Teller mit dem Inhalte jeder Schüssel, die auf dem Frühstückstische stand. Ausgelassen lustig machte er Scherze, die keinen Witz hatten, und erzählte Geschichten, die keine Pointe besaßen. Anfangs setzte er Ellen in Erstaunen, dann ergötzte er ihn und gewann endlich sein leicht ermutigtes Vertrauen in Bezug auf Miss Milroy. Er lachte aus vollem Halse über die plötzliche Entwicklung von Ellens Heiratsplan, so dass die Diener unten zu glauben begannen, der seltsame Freund ihres Herrn sei wahnsinnig geworden. Schließlich hatte er Ellens Vorschlag, sich der Tochter des Majors vorstellen zu lassen und dann sich sein eigenes Urteil zu bilden, so bereitwillig, ja bereitwilliger angenommen, als es der allerwenigst schüchterne Mensch von der Welt hätte tun können. Und da standen nun die beiden am Gartenpförtchen. Midwinters Stimme übertönte die seines Freundes immer lauter und lauter. Sein Wesen maskierte sich, wie albern und mit welchem Herzweh, das wusste nur er allein, hinter einer gemeinen Dreistigkeit, der unerträglichen, beleidigenden Dreistigkeit eines schüchternen Menschen. Sie wurden im Wohnzimmer von der Tochter des Majors empfangen, der selbst noch nicht heruntergekommen war. Ellen wollte seinen Freund in hergebrachter Form vorstellen. Zu seinem Erstaunen nahm Midwinter ihm ungeniert das Wort aus dem Munde und stellte sich mit einer sicheren Miene, einem unangenehmen Lachen und einer plumpen Affektation von Unbefangenheit, die ihn zu seinem größten Nachteile erscheinen ließen, selber Miss Milroy vor. Seine künstliche Heiterkeit, die er während des Morgens fortwährend zum Überschäumen gepeitscht hatte, stieg jetzt in hysterischer Weise, bis er alle Gewalt über dieselbe verlor. Er sprach und gebärdete sich mit jener fürchterlichen Freiheit und Ungebundenheit, welche bei einem von Natur schüchternen Menschen, wenn er einmal alle Zurückhaltung abgestreift, die notwendige Folge der Anstrengung ist, mit welcher er sich des Zwanges entledigt hat. Er verwickelte sich in ein verworrenes Gemisch von Entschuldigungen, deren es durchaus nicht bedurfte, und Komplimenten, die selbst einem Wilden zu schmeichelhaft erschienen sein dürften. Er blickte von Miss Milroy zu Ellen und von Ellen zu Miss Milroy hin und her und erklärte scherzhaft neckend, er begreife jetzt, warum die Morgenspaziergänge seines Freundes stets nach derselben Richtung eingeschlagen würden. Er fragte sie nach ihrer Mutter und unterbrach ihre Antworten mit Bemerkungen über das Wetter. In einem Atem sagte er, sie müsse den Tag unerträglich heiß finden, und im nächsten versicherte er ihr, dass er sie um ihr kühles Musselinkleid förmlich beneide. Der Major trat ein. Ehe er noch zwei Worte sagen konnte, überschüttete ihn Midwinter mit der nämlichen wahnsinnigen Vertraulichkeit und derselben fieberhaften Redseligkeit. Er gab seine Teilnahme an Mrs. Milroys Befinden in Ausdrücken zu erkennen, die selbst von den Lippen eines alten Hausfreundes hätten übertrieben klingen müssen. Er strömte von Entschuldigungen über, dass er den Major in seinen technischen Studien gestört habe. Er erwähnte Ellens überschwängliche Schilderung von der Uhr und sprach in noch überschwänglicheren Ausdrücken sein Verlangen aus, dieselbe sehen zu dürfen. Er paradierte mit seiner oberflächlichen Büchergelehrsamkeit über die große Münsteruhr zu Straßburg und machte weit hergeholte Scherze über die seltsamen Automatengestalten, die jene Uhr in Bewegung setzt, über die Prozession der 12 Apostel, die um Mittag unter dem Zifferblatt vorüberzieht, und über den kleinen Hahn, welcher beim Erscheinen des heiligen Petrus kräht, und alles dies vor einem Manne, der jedes Rad in diesem komplizierten Werke studiert und ganze Jahre mit Versuchen zugebracht hatte, die komplizierte Maschinerie nachzuahmen. »Wie ich höre, haben Sie die Straßburger Apostelprozession und das Krähen des Straßburger Hahns noch überboten«, rief er in dem Ton und der Manie eines Freundes, der das Privilegium besitzt, alle Zeremonie beiseite setzen zu dürfen, »und ich sterbe wirklich vor Verlangen, Ihre wunderbare Uhr zu sehen, Major.« Major Milroy war, als er ins Zimmer trat, in gewohnter Weise noch ganz in seine mechanischen Erfindungen vertieft gewesen. Aber die Wirkung von Midwinters Vertraulichkeit war mächtig genug, um ihn augenblicklich seiner Träumerei zu entreißen und ihm auf der Stelle die gesellschaftlichen Ressourcen des Weltmanns zu Gebote zu stellen. »Verzeihen Sie, wenn ich Sie unterbreche«, sagte er, Midwinter einen Augenblick durch einen festen Blick des Erstaunens zum Schweigen bringend. »Ich habe die Uhr des Straßburger Münsters zufällig gesehen, und es klingt meinem Ohre fast lächerlich, verzeihen Sie mir den Ausdruck, wenn man mein kleines Experiment in irgendeiner Weise mit jenem erstaunlichen Werke vergleicht. In der ganzen Welt gibt es kein zweites Kunstwerk dieser Art.« Er schwieg, um seinen eigenen steigenden Enthusiasmus im Zaume zu halten. Die Uhr zu Straßburg war für Major Milroy dasselbe, was der Name des Michelangelo für Sir Joshua Reynolds war. »Mr. Armadales Güte hat ihn zur Übertreibung verleitet«, fuhr der Major Allen zulächelnd fort. Dabei ignorierte er einen abermaligen Versuch Midwinters, das Wort an sich zu reißen, als wäre ein solcher Versuch gar nicht gemacht worden. Da aber zufälligerweise zwischen der großen Uhr im Auslande und der kleinen Uhr hier zu Hause wenigstens insofern eine Ähnlichkeit stattfindet, als sie beide mit dem Schlage der 12. Stunde zeigen, was sie zu leisten imstande sind, und da nur wenig noch an 12 Uhr fehlt, so ist's am besten, wenn Sie meine Werkstatt noch besuchen wollen. Ich führe Sie dahin, je eher, je lieber.« Er öffnete die Tür und entschuldigte sich mit bedeutungsvoller Förmlichkeit bei Midwinter, dass er ihm voranschreite. »Wie gefällt Ihnen mein Freund?« flüsterte Ellen, als er mit Miss Milroy folgte. »Muss ich Ihnen die Wahrheit sagen, Mr. Armadale?« erwiderte sie ebenfalls flüsternd. »Das versteht sich.« »Nun denn, er gefällt mir gar nicht.« »Er ist der beste und liebenswürdigste Bursche von der Welt«, entgegnete der offenherzige Allen. »Er wird Ihnen besser gefallen, wenn Sie ihn erst besser kennen werden, sicherlich.« Miss Milroy verzog ein wenig das Gesichtchen, um die äußerste Gleichgültigkeit in Bezug auf Midwinter und ihr lächerliches Erstaunen über Allens Parteinahme für die Verdienste seines Freundes auszudrücken. »Hat er mir nichts Interessanteres zu sagen als das?« dachte sie verwundert, »nachdem er mir gestern Morgen 2-mal die Hand geküsst hat?« Ehe Ellen Gelegenheit fand, ein anziehenderes Thema anzuschlagen, waren sie alle in der Werkstätte des Majors angelangt. Hier, auf einem hohen hölzernen Kasten, welcher offenbar die Maschinerie enthielt, stand die wunderbare Uhr. Das Zifferblatt ward von einem auf schwarzen Ebenholzblöcken ruhenden Piedestal überragt, und auf diesem Piedestal saß die unvermeidliche Gestalt der Zeit mit ihrer Sense in der Hand. Unter dem Zifferblatt befand sich ein kleiner Altan, und an jedem Ende desselben war ein kleines Schilderhäuschen mit verschlossener Tür aufgerichtet. Dies war alles, was man überblickte, bis der magische Augenblick kam, wo die Uhr die Mittagsstunde schlug. Es fehlten jetzt noch etwa 3 Minuten an 12 Uhr, und Major Milroy benutzte dieselben, um noch eine Erklärung der zu erwartenden Vorstellung zu geben. Schon bei den ersten Worten verloren sich seine Gedanken wieder völlig in dem Interesse an dieser einzigen Beschäftigung seines Lebens. Er wandte sich Midwinter zu, der auf dem ganzen Wege vom Wohnzimmer hierher unaufhörlich gesprochen hatte und noch immer fortplauderte, ohne eine Spur von der kalten und schneidenden Ruhe zu zeigen, die sich noch vor wenigen Minuten in seinen Worten ausgedrückt hatte. Der vorlaute, familiäre Mensch, der im Wohnzimmer ein ungezogener Eindringling gewesen, wurde in der Werkstätte ein privilegierter Gast, denn hier besaß er den alles wiedergutmachenden gesellschaftlichen Vorzug, dass die Leistungen der wunderbaren Uhr ihm noch etwas Neues waren. »Bei dem ersten Schlage der Uhr, Mr. Midwinter«, sagte der Major im höchsten Eifer, »heften Sie die Blicke auf die Gestalt der Zeit. Dieselbe wird Ihre Sense bewegen und mit derselben nach dem Glaspiedestal hinabdeuten. Dann werden Sie zunächst hinter dem Glase eine kleine gedruckte Karte erscheinen sehen, die Ihnen das Datum und den Tag der Woche anzeigt.« Beim letzten Schlage wird die Zeit ihre Sense wieder in ihre vorige Stellung bringen und das Glockenspiel zu läuten beginnen. Dem Geläute wird eine Melodie folgen, die des Lieblingsmarsches in meinem ehemaligen Regiment, und darauf die letzte Vorstellung der Uhr stattfinden. Die Schilderhäuschen an beiden Enden werden sich beide im gleichen Moment öffnen. In dem einen werden Sie die Schildwache erscheinen sehen und Aus der anderen wird ein Korporal mit zwei Gemeinen heraustreten, um die Wache abzulösen und dann die neue Wache an ihrem Posten zurücklassend vom Altane verschwinden. Für diesen letzten Teil der Vorstellung muss ich mir Ihre Nachsicht erbitten. Das Räderwerk ist ein wenig kompliziert und es hat noch gewisse Mängel, denen ich, wie ich zu meiner Schande bekenne, noch nicht abzuhelfen vermochte. Zuweilen machen die Figuren ihre Sache ganz recht, zuweilen aber ganz verkehrt. Ich hoffe, dass Sie bei Ihrem ersten Auftreten vor Ihnen Ihr Bestes tun werden. Während der Major neben seiner Uhr postiert diese letzten Worte sprach, sahen seine drei Zuhörer, die am anderen Ende des Zimmers standen, die beiden Zeiger auf 12 weisen. Der erste Schlag erscholl und die Figur auf dem Piedestal bewegte dem Signale gehorsam ihre Sense. Dann kündigten sich das Datum und Wochentag auf einer gedruckten Karte daneben an, während Midwinter die Vorstellung mit einer lauten, übertriebenen Verwunderung applaudierte, welche sich Miss Milroy falscherweise für einen groben Hohn auf die Beschäftigung ihres Vaters auslegte und die Alan, da er sah, dass sie sich gekränkt fühlte, zu mäßigen suchte, indem er seinen Freund an den Ellbogen stieß. Inzwischen nahm die Vorstellung ihren Fortgang. Mit dem letzten Schlage der Mittagsstunde hob die Zeit ihre Sense wieder empor, das Glockenspiel läutete, der Lieblingsmarsch von des Majors ehemaligem Regimente folgte und dann kündigte sich in dem vorläufigen Erbeben der Schilderhäuschen und dem plötzlichen Verschwinden des Majors hinter der Uhr die Schlussvorstellung, die Wachenablösung an. Dieselbe begann damit, dass das Schilderhäuschen auf der rechten Seite des Altans sich mit aller nur zu wünschenden Pünktlichkeit öffnete. Die Tür auf der anderen Seite war indessen weniger folgsam, sie blieb hartnäckig geschlossen. Dieses Hindernis im Fortgange der Vorstellung nicht gewahrend, erschienen der Korporal und seine beiden Gemeinen in vollkommenster Disziplin an ihren Plätzen, schwankten sämtlich an allen Gliedern zitternd quer über den Altan, stürzten mit aller Gewalt nach der geschlossenen Tür des Schilderhäuschens auf der anderen Seite und machten nicht den geringsten Eindruck auf die unerschütterliche Schildwache, die sich drin im Häuschen befinden sollte. Im Innern des Uhrwerks ließ sich ein gelegentliches Ticken und Schnappen hören, wie von den Schlüsseln und Werkzeugen des Majors. Plötzlich marschierte der Korporal und seine beiden Soldaten rückwärts über den Altan zurück und schlossen sich mit einem Krachen der Tür in ihr eigenes Schilderhäuschen ein. In demselben Augenblicke öffnete sich zum ersten Mal die andere Tür und die verwünschte Schildwache erschien mit der größten Gelassenheit an ihrem Posten und harrte der Ablösung. Sie hatte zu warten. In dem anderen Schilderhäuschen geschah nichts als ein gelegentliches Klopfen innen an der Tür, als wenn der Korporal und die Soldaten ungeduldig hinausstrebten. Von neuem ließen sich im Uhrwerke die Werkzeuge des Majors rasselnd vernehmen. Der Korporal und seine Begleiter, denen plötzlich die Freiheit gegeben, erschienen in größter Eile und stürmten wütend über den Altan. Doch wie schnell sie auch waren, die bisher so gelassene Schildwache auf der anderen Seite zeigte sich jetzt tückischerweise noch geschwinder als sie. Mit Blitzesschnelle verschwand sie in ihrem eigenen Häuschen, die Tür schlug scharf hinter ihr zu. Der Korporal und die beiden Gemeinen stürzten zum zweiten Mal mit aller Gewalt auf dieselbe los und der Major bat hinter der Uhr hervorkommend die Zuschauer höchst unschuldig, sie möchten ihm gefälligst sagen, ob irgendetwas nicht in Ordnung gewesen sei. Die abenteuerliche Albernheit der ganzen Vorstellung, die durch Major Milroys ernste Schlussfrage noch erhöht wurde, war so unwiderstehlich, dass die Gäste in ein schallendes Gelächter ausbrachen. Selbst Miss Milroy konnte ungeachtet all ihrer Rücksicht für den empfindlichen Stolz ihres Vaters auf seine Uhr sich nicht enthalten, in die Heiterkeit mit einzustimmen, welche die Katastrophe der Puppen herbeigeführt hatte. Doch auch das erlaubte Lachen hat seine Grenzen und diese Grenzen wurden bald von dem einen der Gesellschaft so gröblich überschritten, dass die anderen beiden sich dadurch fast augenblicklich zum Schweigen gebracht sahen. Das Fieber von Midwinters erkünstelter Lustigkeit artete, als die Vorstellung zu Ende kam, in eine wahre Raserei aus. Seine Lachanfälle folgten einander mit so krampfhafter Heftigkeit, dass Miss Milroy erschrocken von ihm zurückwich und selbst der geduldige Major sich mit einem Blicke zu ihm wandte, welcher deutlich sagte: »Verlassen Sie das Zimmer!« Allen fasste Midwinter dies eine Mal in seinem Leben einem weisen Impuls folgend am Arm und zog ihn mit Gewalt in den Garten und von dort in den Park hinaus. »Gerechter Himmel, was fehlt dir?« rief er aus, indem er vor dem verzerrten Gesichte zurückschrak, das er, wie er stehen blieb, jetzt zum ersten Male genau betrachtete. Für den Augenblick war es Midwinter unmöglich zu antworten. Der hysterische Anfall ging von dem einen Extreme zum anderen über. Schluchzend und keuchend lehnte er sich an einen Baum und streckte mit einer stummen Gebärde um Geduld bittend die Hand nach Allen aus. »Es wäre besser gewesen, du hättest mich nicht in meinem Fieber gepflegt«, sagte er mit matter Stimme, sobald er zu sprechen vermochte. »Ich bin wahnsinnig und elend, Allen. Ich habe mich nie wieder völlig erholt. Geh zurück und bitte in meinem Namen um Verzeihung. Ich schäme mich zu sehr, es selber zu tun. Ich kann nicht sagen, wie es geschehen ist. Ich kann nur dich und sie um Vergebung bitten.« Er wandte schnell den Kopf ab, um sein Gesicht zu verbergen. »Bleib nicht hier«, sagte er, »sieh mich nicht an, ich werde es bald überwinden.« Allen zögerte noch immer und bat dringend, dass er ihn nach Hause führen dürfe. Es war nutzlos. »Du brichst mir mit deiner liebevollen Güte das Herz«, rief er leidenschaftlich aus, »ich bitte dich um Gottes Willen, lass mich allein.« Allen kehrte zum Häuschen zurück und bat dort mit einer Ernstlichkeit und Einfachheit um Nachsicht für Midwinter, die ihn bedeutend in der Achtung des Majors steigen ließen, bei Miss Milroy jedoch durchaus nicht denselben günstigen Eindruck hervorbringen wollte. Wie wenig sie dies selber ahnen mochte, sie hatte Allen bereits so lieb gewonnen, dass sie auf Allens Freund eifersüchtig war. »Wie überaus abgeschmackt«, dachte sie gereizt, »als ob eine solche Person die geringste Wichtigkeit für den Papa und mich haben könnte.« »Sie werden so freundlich sein, sich Ihre Meinung von meinem Freunde nicht nach Ihrer heutigen Bekanntschaft mit ihm zu bilden, nicht wahr, Major Milroy?« sagte Allen beim Scheiden auf seine herzliche Weise. »Von Herzen gern«, entgegnete der Major, ihm warm die Hand drückend. »Und Sie auch, Miss Milroy?« fügte Allen hinzu. Miss Milroy machte eine unbarmherzig steife Verbeugung. »Meine Meinung ist nicht im geringsten von Wichtigkeit, Mr. Armadale.« Allen verließ das Häuschen arg verdutzt über Miss Milroys plötzliche Kälte gegen ihn. Seine große Idee, sich durch seine Verheiratung die Nachbarschaft geneigt zu machen, erlitt einige Einschränkungen, als er das Gartenpförtchen hinter sich schloss. Die Tugend mit Namen Vorsicht und der Squire von Thorpe Ambrose machten bei dieser Gelegenheit zum ersten Male persönliche Bekanntschaft miteinander und Allen beschloss, sich wie gewöhnlich mit aller Gewalt in den Pfad der moralischen Besserung stürzend, nichts in Übereilung zu tun. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 17. Oktober 2023.